Laura am Klavier von Friedrich von Schiller. Wenn dein Finger durch die Saiten meistert, Laura, itzt zur Statue entgeistert, itzt entkörpert steh ich da. Du gebietest über Tod und Leben mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen fordert Philadelphia. Ehrerbietig leiser rauschen dann die Lüfte dir zu lauschen, hingeschmiedet zum Gesang, stehn im ew'gen Wirbelgang, einzuziehen die Wonnefülle, lauschende Naturen Stille. Zauberin mit Tönen, wie mich mit Blicken, zwingst du sie. Seelenvolle Harmonien wimmeln, ein wollüstig Ungestüm, aus den Saiten, wie aus ihren Himmeln, neugeborne Seraphim. Wie des Chaos Riesenarm entronnen, aufgejagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen funkelnd fuhren aus der Nacht, strömt der Töne Zaubermacht. Lieblich itzt, wie über glatten Kieseln silberhelle Fluten rieseln, majestätisch prächtig nun, wie des Donners Orgelton. Stürmend von hinnen itzt, wie sich von Felsen rauschende, schäumende Gießbäche wälzen, holdes Gesäusel bald, schmeichlerisch Linde, wie durch den Espenwald buhlende Winde. Schwerer nun und melancholisch düster, wie durch toter Wüsten Schauer, Nachtgeflüster, wo verlornes Heulen schweift, Tränenwellen der Kozytus schleift. Mädchen, sprich, ich frage, gib mir Kunde, stehst mit höhern Geistern du im Bunde? Ist's die Sprache, lüg mir nicht, die man in Elysen spricht?